Thank you for coming. Let's turn to the book of Nehemiah. Schlagen wir zum Nehemiah hin. Father in heaven, we thank you for your word. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. We ask you to bless this. Wir bitten dich, dass du es segnest. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So we're in Nehemiah chapter 4. Wir sind in Nehemiah Kapitel 4. For those who are visiting. Für die Besucher heute und Gäste. Can we show some of those slides, David? Können wir da ein paar Rebuilding, yeah, rebuilding the walls of Jerusalem. Sie haben die Mauern von Jerusalem wieder aufgebaut. A satellite picture. Da haben wir ein Satellitenfoto. It's a Russian picture of old Jerusalem. No. Ein altes russisches Bild von Jerusalem. Now this is a model of what Nehemiah's Jerusalem looked like. Nein, es ist eher ein Modell, wie das Jerusalem ausgeschaut hat zu Nehemias Zeiten. It was just a pile of just dirt. Da war einfach nur so ein Haufen von Geröll. Burned stone and destroyed. Verbrannte Steine, alles zerstört. In 52 days they rebuilt it. In 52 Tagen haben sie es wieder aufgebaut. Yeah, one of the great events of the Old Testament. Das ist eines der größten Ereignisse des Alten Testaments. And you can keep that there for a second. Bleiben wir mal bei dem Bild ein bisschen. We're going to go to verse 3. Und wir gehen dabei zu Vers 6, was im Deutschen stimmt. So we built the wall. And the whole wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work. Oh my God. 38. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Vers 38 im Deutschen. It's nice, huh? Yeah. The people had, did you say that there? The people had a mind to work. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. It's nice, huh? The people gave all their heart to the work. Das Volk gab ihr ganzes Herz hin für die Arbeit. And so we're building a wall. Und wir bauen eine Mauer. It's not a wall of separation. Das ist keine Mauer, die uns trennen soll. But it's a wall of identification. Eine Mauer, die eine Identifikation hervorruft. A wall of testimony. Eine Mauer des Zeugnisses. Of the life of Christ. Des Lebens Jesu Christi. And they will know that you are my disciples because you love one another. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. And this is our testimony. Das ist unser Zeugnis. Four times in John chapter 17. Viermal in Johannes Kapitel 17. In the Lord's last prayer before he went to the cross. In dem letzten Gebet Jesu Christi, bevor er ans Kreuz ging. At least the recorded prayer. Zumindest das, was wir aufgezeichnet haben in der Schrift. It says, he said four times, Father, that they may be one as we are one. Viermal sagt er, Vater, dass sie eins sein mögen, wie wir eins sind. And the world will know that you sent me. Und dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. That they would be one. Auf dass sie eins sind. That they would love one another as we have loved them. Dass sie einander lieben, wie wir einander lieben. And when the world sees this testimony, und wenn die Welt dieses Zeugnis sieht, the world will know that Jesus Christ came from God. Dann wird die Welt wissen, dass Jesus Christus von Gott kam. But Satan's strategy is to destroy the testimony. Aber Satans Strategie ist es, dieses Zeugnis zu zerstören. Just as the walls of Jerusalem were destroyed. So wie die Mauern von Jerusalem zerstört wurden. But God is raising the testimony up again. Aber Gott wird dieses Zeugnis wieder errichten. Now the walls were halfway built. Die Mauern waren bereits halb fertig. And look at verse 7. Schaut einmal. Now it came about when Sanballat and Tobiah, the Arabs and the Ammonites and the Ashdodites, heard that the repair of the walls of Jerusalem went on. Im Deutschen 4:1. Und es geschah, als Sanballat und Tobiah und die Araber, Ammoniter und Ashdodite, hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machte. And that the breaches began to be closed. Weil die Breschen sich zu schließen begannen. They were very angry. Da wurden sie sehr zornig. And I want to talk a little bit about a breach tonight. Ich möchte heute sprechen, was eine Bresche ist. A breach is a break in a structure. Eine Bresche ist ein Zerbruch in einer Struktur. That is a negative thing. Und das ist sehr negativ. It's dangerous. Sehr gefährlich. It's not to be there. Da sollte man sich nicht aufhalten, das sollte nicht sein. It weakens the structure. Es schwächt die Struktur. From doing its purpose. Es schwächt die Struktur davon, ihren Zweck zu erfüllen. You can have a breach in a castle wall. Da kann es eine Bresche geben in der Mauer einer Festung. And the enemy will pour through. Und da kommt direkt der Feind durch. You can have a breach in your communication with your spouse. Eine Bresche in deiner Kommunikation mit deinem Gatten. And the devil will come right through. Oh, eine Lücke, ja. You can have a breach in your security system. Eine Lücke in deinem Sicherheitssystem. And the thieves will find that and they will enter your building. Und die Diebe finden das und sie kommen hinein in dein Gebäude. And we can have breaches in the church. Und wir können diese Lücken, diese Breschen auch in der When we begin to close these breaches, und wenn wir diese Lücken schließen, the devil has no access, dann hat der Teufel keinen Zugang mehr. And he becomes very angry. Und darüber ist er sehr zornig. I want to show you a couple pictures of the devastation of a breach. Ich zeige euch einmal ein paar Bilder von der Zerstörung, die durch so eine Bresche entstehen kann. Now this is from New Orleans. New Orleans. That looks like about a 10-meter breach there. Da, die Lücke im Damm, das sind vielleicht nur 10 Meter. Not much longer or wider than the width of this room. Das ist nicht viel weiter oder breiter als die Breite dieses Raumes hier. Look at the devastation that it's caused in those buildings. Schau dir die Zerstörung an, die da verursacht wurde bei den Gebäuden. Total devastation from a 10-meter breach. Völlige Zerstörung und da war nur ein 10-meter Loch im Damm. These houses are flooded to the roof. Diese Häuser, die stehen bis zum Dach im Wasser. Cars just floating around. Autos, sie schwimmen nur herum, sie treiben herum. Look at this picture of New Orleans. Every street is like a river. Schaut das an, die Straßen von New Orleans, sie sind wie Flüsse. This is a 10-meter breach in a wall. Und das war nur ein 10-meter Lücke in diesem Damm. And you have total devastation. Völlige Zerstörung als Folge. There's a couple more. Yeah. Okay, we can close that up. Are there breaches in the church? Gibt es da solche Lücken auch in der Gemeinde? Are there places where the devil just knows he can come right in? Gibt es da Stellen, wo der Teufel weiß, dass er direkt durchkommen kann? Does he know when we start to close these? Erkennt er, wenn wir anfangen, diese Lücken zu schließen? When he realizes, wow, the wall is going up and I'm on the outside. Er erkennt, da die Mauer, die wird immer höher und er bleibt draußen. Let's read on in verse 8. Lesen wir weiter. All of them conspired together to come and fight against Jerusalem. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen. And to cause a disturbance in it. Und darin Verwirrung anzurichten. The devil wants to cause a disturbance in the church. Der Teufel möchte Verwirrung in der Gemeinde anrichten. Ephesians 6:12. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and powers, sondern gegen Mächte und Gewalten, against the rulers of the darkness of this world, gegen die Fürsten der Dunkelheit dieser Welt, against wicked spirits in the atmosphere, und böse Geister in der Atmosphäre. Now when Jesus was on his way to Jerusalem, als Jesus auf seinem Weg nach Jerusalem war, Peter pulls him aside, der nimmt den Petrus beiseite, and rebukes him, und weist ihn zurecht. And says, you will not do this. Das wirst du nicht machen. God forbid. Möge das Gott verbieten. And what did the Lord say to Peter? Was sagte der Herr zu Petrus? Get behind me, Satan. Hinter mich, Satan. Could you imagine Peter like, wow. Stell dir das einmal vor. Get behind me, Satan. Hinter mich, Satan. Because you are focused on the interests of men. Du hast nur das Interesse von Menschen im Auge. And not on the interests of God. Und nicht das Interesse Gottes. Was he speaking directly to Satan? Sprach er da direkt zu Satan? Or was he addressing Peter as a spokesman for Satan? Oder hat er Petrus angesprochen als ein Sprachrohr Satans? It can apply both ways. Auf beiderlei Weise lässt sich das anwenden. But the bottom line is that Satan wants access. Aber zu unters finden wir einfach, dass Satan versucht, diesen Zugang zu finden. And he wants to use every single one of us. Und er möchte jeden einzelnen von uns verwenden. As a mouthpiece. Als dieses Sprachrohr. He wants access into our life. Er möchte diesen Zugang haben, diesen Zutritt in unser Leben hinein. Into the life of the church. In das Leben der Gemeinde. And he knows where the breaches are. Und er weiß, wo da die Lücken dazu sind. Oh, these people are so naive. Na, die sind so naiv. Look at them rejoicing. Na, schau, wie die sich freuen. I think I'll just come into the midst through this person. Dann werde ich direkt in ihre Mitte treten durch diese Person. He knows where the breaches are. Er weiß, wo die Lücken sind. He knows people's lives. Er kennt die Leben von uns. Let's say this. Und sagen wir Folgendes. He knows who's not a servant. Er weiß, wer nicht ein Diener ist. Remember what Nehemiah said to Sanballat. Erinnert euch an das, was Nehemiah zu Sanballat sagte. Nehemiah said, "We his servants will do this work." Wir, die wir Diener sind, wir werden das Werk vollbringen. But you have no portion in this. Aber daran habt ihr keinen Anteil. Servants of God. Diener Gottes. This is what the testimony is all about. Das ist, worum es geht in diesem Zeugnis. I cannot be part of the testimony if I serve myself. Ich kann nicht Teil dieses Zeugnisses sein, wenn ich dann nur mir selbst diene. Servants of God. Diener Gottes. We serve God by serving others. Wir dienen Gott, indem wir anderen dienen. We live for the audience of one. Und wir leben nur um der Aufmerksamkeit von einem Willen. We are a Christ-centered church. Wir sind eine Gemeinde, die auf Christus ausgerichtet ist. And again, to have this understanding of a servant. Und dieses Verständnis zu haben, ein Diener zu sein. And not to balance it, just a servant. Und das nicht irgendwie auszugewichten oder balancieren, sondern sagen, na, wir sind Diener. To really let it sink into my heart. Auf dass es eindringt und sinkt in meinem Herzen. Jesus wurde erhoben in die höchste Position, because he was a servant leader? Weil er ein Dienerleiter war, no. Ein leitender because Diener. He was a servant. Nein, da steht nur, weil er ein Diener war. And it's the servants of God that are building this testimony. Es sind die Diener Gottes, die dieses Zeugnis errichten. Galater 5:13. Serve one another in love. Dient einander in Liebe. And beware that you do not devour one another. Und gebt acht, dass ihr einander nicht verschlingt. Satan wants to come in where people are not servants. Satan möchte da hineinkommen, genau dort, wo Leute nicht Diener sind. Where there's self-interest. Wo es dieses Eigeninteresse where gibt. I don't live for the Lord. Ich lebe nicht um des Herrn willen. I say I do, but I really don't. Oh, das kann ich ja schon sagen, aber eigentlich mache ich es ja nicht. I sing the songs, but I don't meditate on them as I sing. Ich singe die Lieder, aber naja, meditieren tue ich drüber nicht. I really live for the praises of people. Ich lebe einfach nur zum Lob oder den Lobpreis der Leute zu empfangen. I say one thing, ich sage eine Sache, but really I'm doing another thing. Aber eigentlich mache ich die andere Sache. You know, the definition of integrity, die Definition für Integrität by John Maxwell, wie sie John Maxwell definiert, definition. Ist eine wunderbare Definition. A decision, eine Entscheidung, to relentlessly, a decision to be relentlessly honest. Eine Entscheidung, einfach ohne Ausnahme nur ehrlich zu sein. In all situations of life. In allen Lebenssituationen. Honesty before God. Eine Ehrlichkeit vor Gott. I live for the praise of one. Ich lebe nur um das Lob des einen zu empfangen. And I serve the Lord. Und ich diene diesem Herrn. If someone thanks me, wenn mich jemand dankt, that's all the better. Umso besser. But if no one does, aber wenn es niemand tut, I still serve the Lord. Immer noch, ich diene dem Herrn. Now, I want you to turn to 1 Corinthians 13. Schlagt mal hin zum 1. Korinther 13. I want to be careful, ich möchte da ganz vorsichtig sein, as we build the testimony, wenn wir jetzt dieses Zeugnis aufbauen, and as Eric testified today, und wie ja Eric auch das Zeugnis darüber gab, that as he visited after many years, dass in dem Moment, wo er jetzt wiederkommt, nach vielen Jahren, that the spirit in our midst is the joy of the Lord. Dass dieser Geist unter uns die Freude des Herrn ist. And this is a testimony. Und das ist ein Zeugnis. To the Christian community. Der christlichen Gemeinschaft. To the secular community. Auch der weltlichen Gemeinschaft. And this is our life. Das ist unser Leben. The joy of the Lord is our strength. Die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. And we are building this testimony together. Und wir bauen dieses Zeugnis gemeinsam auf. As we love one another. Da wir einander lieben. As we serve one another. So wie wir einander dienen. There are breaches in the body of Christ. Da gibt es Lücken, Breschen im Leib Christi. When we begin to serve ourselves. Wenn wir anfangen, nur uns selbst zu dienen. But when we begin to understand that it's not worth serving myself. Aber wenn wir verstehen, dass es nicht wert ist, mir selbst zu dienen. I want to serve Christ. Ich möchte Christus dienen. A teenager says, "Yes, I want to serve Christ." Ein Jugendlicher sagt, ha, ich möchte Christus dienen. I don't care what my friends say. Egal was die Freunde sagen. I want to live for the audience of one. Ich möchte leben um der Aufmerksamkeit eines willen. I made such a hard decision when I was 18 years old. Als ich 18 Jahre alt war, da habe ich so eine schwere Entscheidung treffen müssen. I became born again. Ich bin wiedergeboren worden. I made a decision, I will serve the Lord. Ich traf die Entscheidung, ich werde dem Herrn dienen. And I lost every friend I had. Ich habe jeden Freund verloren, den ich hatte. Until they started getting saved. Bis sie dann anfingen, gerettet zu werden. A decision to serve the Lord. Eine Entscheidung, den Herrn zu dienen. Will cost me initially. Die wird mir am Anfang etwas kosten. But the joy and the privilege of being a servant on the wall. Aber die Freude und auch das Vorrecht, so ein Diener auf der Mauer zu sein. Satan knows when people are making decisions to serve the Lord. Satan weiß es, wenn Leute Entscheidungen treffen, dem Herrn zu dienen. When he no longer has access through a particular person. Wenn er nicht mehr den Zutritt hat zu einer bestimmten Person. Come on, complain, complain. Naja, klack on, schon, klack schon. Yeah, that's great, that's wonderful. Super. I just love being in this church. Thank you for the access. Danke, dass du diesen Zutritt mir verschaffst. And then he comes around and this person is confessing, in everything give thanks. Und dann kommt er, plötzlich sieht er die Person, wie sie einfach bekennt und sagt, in allem werde ich Dank geben. Come on, the pastor didn't shake your hand. Na bitte, der Pastor hat die Hand gar nicht geschüttelt. Complain. Klar. I mean, he shook everybody's hand except yours. Jede Hand. And it, yeah. And it was intentional. Und das war nur Absicht. Yeah. It was. Genau. Thank you. And the person thinks about it. Die Person denkt drüber nach. And then they confess, but I am a servant of the Lord. Dann aber kommt das Bekenntnis, Mann, ich bin doch ein Diener des Herrn. And whether it was intentional or accidental. Absicht oder nicht. And it was accidental. Und es war keine Absicht, es war zufällig. I live for the audience of one. Ich lebe um die Aufmerksamkeit von einem I zu am haben. The servant of the Lord. Ich bin ein Diener des Herrn. And when the devil sees that people begin to think like this, und wenn der Teufel sieht, dass Leute so anfangen zu denken, he gets very angry. Wird er sehr zornig. Look at 1 Corinthians chapter 13. Schaut einmal, 1. Korinther 13. If I speak, verse 1, if I speak with the tongues of men, 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen and of angels, und der Engeln rede. Now this is hypothetical. Das ist jetzt einfach nur so angenommen, hypothetisch. Anybody who's ever, who knows angel language. Ich kenne niemanden, der Engelssprache verstünde. But if you did, aber stell dir vor, du könntest das. If Gabriel and Michael appeared today, Gabriel und Michael, kommen her. Just like suddenly appeared on the stage and we were like, whoa, who are you guys? Sie erscheinen hier auf der Bühne und wer seid ihr? I am Gabriel, I come from the presence of God. Ich bin Gabriel, ich komme aus der Gegenwart Gottes. And this of course is Michael. Und das ist natürlich der Michael. Wow. Oh man. And they speak to us in English and German, whatever, you know. Und die sprechen zu uns, ob es Englisch oder Deutsch ist. And then they start talking to each other. Dann fangen sie aber an, sie sprechen miteinander. And we're like, wow, angel language. Engelssprache. And then someone says, I understand. Plötzlich sagt jemand, kein Problem, verstehe ich. And then they start talking to Michael and Gabriel. And it's like, you can talk angel language? Du kannst Engelssprache sprechen. It's a gift from God. I don't know. I just understand what they're saying. Yeah. Ja, das ist eine Gabe von Gott. Ich weiß einfach, was sie sagen. If you could do that, wenn du das tun könntest, and do not have love, aber keine Liebe hast, that means you're not living for one. Du lebst nicht um des einen willen. You are not focused on one person, Christ. Fokussiert auf diese eine Person, you Christus. Don't have the love that comes Du hast nicht diese Liebe, die da from kommt. Walking before him. Daher, dass du vor dem Herrn wandelst. I have become a noisy gong and a clanging cymbal. So bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. And this is what causes breaches. Und das verursacht diese Lücken. When people begin to elevate gifts. Wenn Leute anfangen, ihre Gaben sich zu erheben. When we compare ourselves with another church. Wenn wir einander vergleichen mit einer anderen Gemeinde. But what is it to us what that church believes? Was geht es uns an, was diese Gemeinde glaubt? That church stands or falls before their master. Diese Gemeinde, die steht und fällt vor ihrem Meister. As long as they worship Jesus Christ as God's Lamb of God. Solange sie Jesus Christus als Lamm Gottes anbeten. And the Son of God. Und als Sohn Gottes. And have the cardinal teachings. Und diese Hauptlehren des Christentums haben. Why would we cause a breach? Warum würden wir so eine Bresche schlagen wollen? In the testimony of Christ in Vienna. Diese Lücke in dem Zeugnis des Christi in Wien. Over gifts. Da geht es nur um irgendwelche Gaben. And he says, you can have them, but if you don't love. Du kannst sie haben, ja, aber wenn du nicht liebst, you are nothing. Dann bist du nichts. You're just making noise. Du machst nur Geräusche. And these are the breaches. Und das sind diese Breschen. The testimony. Das Zeugnis. They will know you are my disciples because you love one another. Die werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr einander liebt. And Father, four Vater, times, that they may be one as we are one. Dass sie eins sein mögen, wie wir eins sind. And when they're one, the world will know that you sent me. Und wenn sie eins sind, dann wird die Welt daran erkennen, dass du mich gesandt hast. Because nobody can love each other like we love them. Denn niemand kann einander lieben, so wie wir sie lieben. And they will be a testimony of our life. Und sie werden ein Zeugnis sein unseres Lebens. But so easily there's breaches. Aber so leicht entstehen diese Breschen. And because of whatever ignorance or arrogance. Vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aber auch aus Arroganz. Ah, we don't want anything to do with them. Und mit denen haben wir doch nichts zu tun. Oh, we don't want anything to do with them. Mit denen wollen wir schon gar nichts zu tun Did haben. Did you read their statement of faith? We don't want anything to do with them. Hast du ihr Glaubensbekenntnis gelesen? Did you hear their worship? We don't want anything to do with them. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Schau dir die Anbetung an. Do you see the way they pray? We don't want anything to do with them. Oh, schau, wie die beten. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. I went to a prayer meeting one time. Ich war mal in einem Gebetstreffen. Oh my goodness. Oh mein Gott. And we were sitting around a table. Wir sitzen da um den Tisch versammelt. And one pastor said, "Let's pray." Ein Pastor sagt, lass uns beten. And I thought an earthquake took place. Ich habe gedacht, ein Erdbeben. All the chairs shot out. Everybody stood up. Stühle sind nach hinten geflogen, alle and standen auf. They prayed so loud. Sie haben so laut gebetet. I could not even hear myself think. Ich habe mich nicht mehr selbst denken, hören können. Oh, I just stood there like ping pong balls, you know, my eyes like. Ich habe nur gestanden wie Tischtennisbälle in den Augen. Like a little kid, you know. Wie ein kleines Kind. In a circus, I just thought, wow. Im Zirkus. Wow. I never seen anything like this. So was habe ich noch nie gesehen. We don't want anything to do with them. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. And breach after breach after breach after breach in the testimony. Und eine Lücke nach der anderen in unserem Zeugnis. What is it to us? Was geht es uns an? As long as they worship Jesus Christ. Solange sie Jesus Christus anbeten. And if there's things we don't agree with. Wenn es da Dinge gibt, womit wir nicht übereinstimmen. We pray for them. Dann beten wir für sie. And let us, if we think that we're right, wenn wir das Recht oder glauben, dass wir Recht haben, and we should pursue the best we can to live according to the truth. Und wir sollten ja danach streben, so gut wir können, gemäß der Wahrheit zu leben. The people who believe they have the truth, die Leute, die glauben, dass sie die Wahrheit haben, should then be the greatest expression of God's love. Die sollten dann auch der größte Ausdruck von Gottes Liebe sein. You could almost say this. Du kannst fast Folgendes sagen. You'll find the truth. Du findest die Wahrheit. Where people are serving one another in love the most. Wo Leute einander in der Liebe am meisten dienen. They will know you're my disciples. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid. Because you'll have the biggest Bibles. Weil du die größte Bibel hast. They'll know you're my disciples because you'll have the best theology. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr die beste Theologie habt. They'll know you're my disciples because you'll be wearing brown robes. Sie werden wissen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr braune Roben tragt. They'll know because you have the biggest crosses. Sie werden es wissen und erkennen an den größten Kreuzen. They'll know because you have reform theology. Sie werden es wissen, weil du eine reformierte Theologie hast. Because you have contemporary music. Weil du zeitgenössische Musik hast. No, they will know because you love one another. Sie werden es daran erkennen, dass ihr einander liebt. But Lord, what if other people love each other? Aber Herr, was ist mit den anderen, die einander lieben? And they'll mistake them for your disciples. Oh, die werden sich ja vielleicht lieben auch die anderen und die werden denken, dass die Jünger sind. Now, nobody can love. Nein. Like a Christian should be able to love. Niemand kann so lieben, wie ein Christ dazu in der Lage ist. Because we're receiving it from God. Da wir ja diese Liebe von Gott empfangen. This is the testimony. Das ist das Zeugnis. Satan wants to put breaches in the testimony. Satan möchte da Lücken schaffen in diesem Zeugnis. And I don't want to be someone that Satan uses. Und ich möchte nicht jemand sein, den Satan verwendet. So the Lord has to turn to me and say, "Get behind me, Satan." So dass der Herr sich zu mir wendet und sagt, hinter mich, Satan. What is it to you? Was geht es dich an? Just pray for them. Bete einfach if you think something is better in the way you do things or something you believe, fine. Wenn du denkst, dass vielleicht etwas besser dran ist, so wie du die Dinge siehst oder dich glaubst, na schön. But you'll see in 1 Corinthians 13, you go to the end of the chapter. Wenn du aber schaust im 1. Korinther 13 und einfach das durch das Kapitel durchgehst, look at verse 9. Schau mal Vers 9. For we know in part and we prophesy in part. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Nobody knows everything. Niemand weiß alles. We are all going to be shocked. Wir werden alle schockiert sein. At how much we didn't know. Wie viel wir nicht wussten. And we're all going to be shocked at how a lot of the churches had what we didn't know. Und wir werden schockiert sein darüber, wie viele Gemeinden einfach das hatten, was wir nicht gewusst haben. And God says, und Gott sagt, if you had all been more interdependent, wenn ihr mehr voneinander abhängig gewesen wärt, you would have gleaned all these things. Hättet ihr alle von diesen Dingen ernten können. Look at verse 2. Schaut mal Vers 2. If I have the gift of prophecy, und wenn ich Weissagung habe, means I am such a great preacher. So ein großartiger Prediger. I can speak forth God's word. Ich kann Gottes Wort so hervorsprechen. Thousands of people come to hear. Tausende von Leuten, die kommen, um mich zu hören. I am a preacher. Oh, bin ich ein Prediger. And God said. Und Gott sagt. And quoting the verses. Und dann kommen die Verse eine nach dem anderen. People from everywhere. They're on the terrace. They're down the stairs. They're outside. Everywhere. Überall sind die Leute auf der Terrasse, von draußen schauen sie. I can even foretell the future. Ich kann sogar die Zukunft vorhersagen. And I know all mysteries. Kenne alle Geheimnisse. I personally even know the day Jesus will return. Oh, persönlich, ich weiß über den Tag, wenn Jesus wiederkommt. The Father told me. Der Vater hat es mir gesagt. But he told me not to say anything. Aber der hat mir auch gesagt. And you really actually do know. Ich soll es ja nicht sagen, aber really, ich really, weiß es. I mean, the Father came, the Father appeared in a dream and he said, I'm just going to tell you. Der Vater erschien mir und sagte mir, ich werde es nur dir sagen. I want you to know all mysteries. Denn ich möchte, dass du alle Geheimnisse weißt. I want you to know when Jesus is coming. Ich möchte, dass du weißt, wenn Jesus kommt. He's coming in the year. Er kommt in dem Jahr 2013. 2000, on December 4th, 13, 4. Dezember, at 7:32, 7 in the morning, 32 to früh, the second. Und zwar auf die Sekunde. Remember genau. That, but don't tell anyone. Erinnere dich daran und sag aber niemanden. You know all mysteries. Alle Geheimnisse, du kennst sie. And all knowledge. Alle Erkenntnis. About everything. You know everything. Du weißt alles. Hebrew, Greek, Aramaic. You know everything about everything. Hebräisch, Aramäisch, Griechisch. Du weißt alles über and alles. I have all faith. Und ich habe allen Glauben. As to remove mountains. Sogar, dass ich Berge versetzen no kann. No more tunnels in Vienna, in Austria. Keine Tunnel mehr in Österreich. Just call the pastor. Ruf den Pastor. Just make a donation to our missions and church fund. Kleine Spende an unsere Mission oder der Gemeindefonds. I can remove this mountain. Na, schau. Oh, der bewegt sich. Moved. Und er ist weg. And do not have love. Aber keine Liebe habe. I am zero. Nothing. So bin ich null. I am nothing. Nichts. This is where the breaches come from. Und da kommen diese Lücken her. People who think they know something. Leute, die denken, dass sie etwas wissen. People who understand something. Die etwas denken zu verstehen. People who boast in their faith. Leute, die sich ihres Glaubens rühmen. In their gifts. Ihrer Gaben rühmen. Anything that will give them an excuse to not be a servant. Irgendetwas, was ihnen scheinbar die Entschuldigung gibt, kein Diener zu sein. I have rights. Ich habe doch diese Rechte. You know, do you know who I am? Weißt du, wer ich bin? Do you know the prayers I pray and the prayers that God answers for me? Die Gebete, die ich bete und die er mir beantwortet. Do you know how many people that were sick have gotten healed because of my prayers? Weißt du, wie viele Leute gesund geworden sind wegen meiner Gebete? And you didn't even ask me to sit in the front of the church when I came? Und das wurde nicht mal angeboten in vorne zu sitzen. I had to wait to use the bathroom. Ich habe das Vorrecht, die Toilette zu benutzen. You didn't even bring me a cup of coffee when I walked in. Wo ist mein Kaffee? Ich bin doch hier reingekommen. I mean, you treated me like a servant. Ich glaube, du behandelst mich hier wie ein Diener. Like a servant, like I was some servant. Ein Diener, als wenn ich ein Diener wäre. You know how much I know? Weißt du nicht, wie viel ich weiß? Do you know the gifts that I have? Die Gaben, die ich habe? Do you know how important I am to the Christian community? Wie wichtig ich bin für die christliche Gemeinschaft hier? Do you know how many seminars I've done? Wie viele Seminare ich belegt habe? Go ahead, look in my passport. Schau mal, da, mein Reisepass. Do you know how many times I've been in Russia? Wie oft ich in Russland war? Spoken to multitudes. Zu den Mengen gesprochen habe. I've never been so insulted in my life. Ich bin noch nie so beleidigt worden. I come here and I'm treated like a servant. Ich komme hierher und ich werde behandelt wie ein Diener. Yeah. Das tut uns leid. Das tut uns leid. Verse 3. Vers 3. And if I give all my possessions to feed the poor. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, Beate, sell it. Take what you get for it, get whatever you can for it. Schau, was du dafür vielleicht kriegen kannst. Take it all. I'm living it from now on. I'm living in the basement of the church. Ich werde unten im Keller der Gemeinde leben. Sell my apartment. Verkaufe mein Apartment. I don't need a car. Nothing. Brauche auch kein Auto. I just need some kind of a cloak, just anything to cover my body. Gib mir irgendeinen alten Kittel, damit ich irgendwie bedeckt bin. I'm selling all. Ich werde alles Give verkaufen. It to the poor. Ich werde es den Armen geben. And now I'm moving to Indonesia, und jetzt bin ich auf nach Indonesien. Where the jihad lives. Da, wo der Jihad lebt. I'm gonna give my body to be burned. Ich werde meinen Körper hingeben, um da verbrannt zu werden. That's what I'm gonna do. Das werde ich machen. And you have not love. Aber du hast keine Liebe. Do you know how much I've given? Weißt du, wie viel ich gegeben habe? Do you know? I can't even talk. If you knew what I had put in the offering. Ich kann's nicht mal sagen, wenn du wüsstest, wie viel ich in die Spende gegeben habe. You wouldn't treat me like a servant. Du würdest mich nicht so behandeln wie ein Diener. I'm going to give my body to be burned one day. Meinen Leib werde ich hingeben, damit er einmal verbrannt wird. And there you are, burning at the stake. Und da bist du. Brennst auf dem Scheiterhaufen. And the jihad is there like, burn them, burn them. Der Jihad. And you have no love. Aber da war keine Liebe dran. It profited you nothing. Es nützt dir nichts. Nothing. Nichts. This is the testimony. Das ist das Zeugnis. And these are the breaches in the wall. Und das sind diese Breschen in der Mauer. When there's something in my life that I elevate. Wenn es etwas gibt in meinem Leben, was ich da einfach emporhebe. That justifies me to not be a servant. Was mir scheinbar rechtfertigt, kein Diener zu sein. Because I'm too important, don't you understand? Ich bin doch einfach viel zu wichtig, verstehst du das nicht? I mean, I'm trying to be sincere. Ich versuche doch hier ganz ehrlich zu sein. And I just want to humbly say, ich möchte doch nur so ganz demütig sagen, appreciate being treated like a servant. Ich weiß nicht, wie ich das schätzen soll, dass ich hier wie ein Diener behandelt werde. But Jesus Christ, aber Jesus Christus, came not to be served, kam nicht, um bedient zu werden, but to serve, sondern um ein Diener zu sein. This is the testimony. Das ist das Zeugnis. We are focused on Christ. Wir sind auf Christus ausgerichtet. We live for the audience of one. Und wir leben um der Aufmerksamkeit eines Willen. We serve one another. Wir dienen einander. We build one another up. Wir bauen einander auf. We serve with joy. Wir dienen mit Freude. When the human side comes out, wenn die menschliche Seite dann plötzlich hervortritt, and someone doesn't thank me for something, und jemand dankt mir nicht für irgendetwas, the bottom line is, I am a servant. Die Grundlage ist doch, dass ich ein Diener bin. The devil doesn't come through me. I am not a breach in the wall. Ich werde keine Lücke in der Mauer sein. He's not going to come in and use my vocal cords. Er wird nicht da meine Stimmbänder verwenden. No. Nein. All things are for my sake. Alle Dinge geschehen um meinetwillen. All things work to the good. Und alle Dinge wirken zum Guten. Lord, Herr, you saw what happened. Du hast gesehen, was da passiert ist. You understand. Aber du verstehst. I did all this work and not one single person thanked me. Ich habe all diese Arbeit gemacht, aber nicht einer hat mir gedankt. I did all the flowers for the wedding. All die Blumen für die Hochzeit. And the bride never even said thank you. Aber die Braut, die hat nicht einmal Danke gesagt. Not even once. Nicht einmal. It hurts, Lord. Herr, das tut schon weh. But I'm a servant. Aber ich bin ein Diener. I did it for you. Ich habe es doch für dich gemacht. I served her for you. Ich habe ihr dienen können für dich. Thank you, Lord. Danke, Herr. I live unto you. And this is a real thing. Und das ist ganz wirklich. When we do something for someone unto the Lord, wenn wir etwas für jemanden tun, aber eigentlich für den Herrn, our reward will come from God. Dann wird unsere Belohnung auch vom Herrn kommen. And actually I can rejoice. Und eigentlich kann ich mich darüber freuen. Someone will say, you know what? They never even thanked you. Hey, die haben dir gar nicht dafür gedankt. Well, I'll tell them. Das werde ich ihm zeigen. No, don't. Nein, nein, bitte lass das. No. Look, my Savior was despised and rejected. Mein Erretter, er wurde verachtet. I did it unto the Lord. Ich habe es für den Herrn gemacht. Leave it right there. Lass es einfach so. I'm not a breach in the wall. Ich werde keine Lücke in der Mauer sein. The devil's not going to come through me into the church. Der Teufel kommt nicht durch mich in die Gemeinde. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. For who you are in our lives. Dafür, wer du bist in unserem Leben. Thank you for these thoughts. Danke für diese Gedanken. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. Thank you for your beauty. Danke für deine Schönheit. Let's stand and sing that song one more time. Lass uns aufstehen und dieses Lied nochmal singen. Just think about Jesus crucified. Denk über Jesus nach, gekreuzigt. Close your eyes for a moment. Schließt eure Augen für einen Moment. And just picture him hanging there. Und stellt euch vor, wie er da hängt. Despised and rejected of men. Verachtet und abgelehnt von den Menschen. But for the joy that was set before him, he endured the cross. Aber um der Freude willen, die vor ihm lag, hielt er das Kreuz aus. And he despised the shame. Und er verachtete einfach diese Schande. And now he's in glory. Nun ist er wieder in der Herrlichkeit. The scars are in his hands. Die Wundmale sind in seinen Händen. The scars are in his feet. Und sind auch in seinen Füßen. And we will meet him soon. Und wir werden ihn bald treffen. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. If you died tonight, wenn du heute sterben würdest, where would you go? Wo würdest du hingehen? Would you go to God? Wärst du dann bei Gott? Jesus died. Jesus starb. So that we might have the free gift of eternal life. Damit wir das Geschenk des ewigen Lebens haben. He hung on that cross. Er hing an diesem Kreuz. To pay our debt. Und nahm alles auf sich. Would you pray with me tonight? Würdest du mit mir heute beten? Say, God, forgive me. Würdest du sagen, Gott, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. Your Son. Deines Sohnes. Fill me. Füll mich. With your love. Füll mich mit deiner Liebe. I want to live unto you. Ich möchte leben. I want to live unto you. Ich möchte für dich leben. Forgive me, Lord. Vergib mir, Herr. And cleanse me. Und reinige mich.